Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 460 ABC Google liegt im Schnee. Tja, Thema heute einmal natürlich die Google I.O., die morgen stattfindet. Und zum anderen die schlechten Ergebnisse bei Alphabet, der Holding von Google. Und dann natürlich wieder jede Menge News. Die App der Woche war diesmal gar nicht so einfach. Mehr oder minder habe ich hier was aus dem Hut gezaubert. Ja, komme ich auch nochmal dann dazu. Und bei der Community war nicht so viel los. Im Prinzip war das ein Echo noch auf die Rios Wochensicht von, war das letzte Woche, glaube ich. Wo es darum ging, über diese Sachen mit den digitalen Senioren. Ja. Aber das war sehr, sehr umfangreich, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, dass im Prinzip bei dem Thema auch im auch in der Rios Wochensicht schon alles gesagt wurde im Prinzip. Von daher sehe ich jetzt keinen Grund, das groß jetzt hier als Community-Sache da nochmal im Einzelnen zu besprechen. Aber auf jeden Fall empfehle ich euch, geht mal in die Community rein und ruft den Beitrag genau für die letzte Rios Wochensicht auf oder vorletzte jetzt, und dort seht ihr dann, was ich meine. Gut, dann komme ich zu der Sache mit der Google I.O. Wie schon letztes Jahr sind meine Erwartungen auch dieses Jahr sehr, sehr, sehr gedämpft. Und das ist etwas, was mich sehr frustriert, muss ich sagen. Ich habe mittlerweile ein Problem mit der unspektakulären und im Prinzip sogar negativen Präsentation, die Google immer wieder zeigt. Viele Dienste wurden eingestellt. Das neue Android, wo sich auch schon der Chris drauf freut, ist bei mir allerdings noch mit einem großen Fragezeichen versehen. So ist da auch im Vorfeld eher Negatives aufgefallen. Und zum Glück wurde eine Sache, die sehr sauer aufgestoßen hätte, auf die nächste Android-Version verschoben. Nichtsdestotrotz frage ich mich über Sinn und Unsinn von dem Android Q. Ehrlich gesagt, und das ist genau das Schlimme, ich warte schon nicht auf Neuerungen mehr von Google, sondern ich warte auf Neuerungen von Drittanbietern, was die aus dem Android noch rauskitzeln. Und das ist neu für mich. Und das hat ja, wer den Uncast darf, verfolgt, weiß es, hat ja dann auch dazu geführt, dass ich sogar zu einem Drittanbieter beim Smartphone gewechselt habe. Also einiger Zeit ist das erste Smartphone, das wieder nicht aus dem Hause Google kommt, also kein Nexus oder Pixel ist, sondern tatsächlich eben das Honor View 20. Das hat mit diesem Frust eindeutig zu tun, weil was Neues, Aufregendes von Google sehe ich nicht. Alles, was Google im letzten Jahr gezeigt hat, außer Ankündigungen, ein paar Ankündigungen waren gut, bis zu diesem Zeitpunkt hat man nichts gesehen davon. Ja, auch das ist wirklich sehr, sehr großer Frustfaktor, dass selbst die wenigen interessanten Ankündigungen dann scheinbar im Sande verlaufen oder eben viel zu spät erst umgesetzt werden. Deswegen sind die Erwartungen diesmal wirklich mehr als gedämpft. Und Ich frage mich, wann mal wieder etwas Aufregendes und Großes von Google kommt. Etwas richtig Gutes. Ja? Ich kann mich noch gut erinnern, als Google Docs vorgestellt wurde. Ja? Oder als Android vorgestellt wurde. Ja, Android. Ja, Wahnsinn. Und die großen Verbesserungen, die es dann auch gab. Ja? Die neue Produktlinie, eine neue Produktlinie, Pixel. Ja, wurde gezeigt. Und so weiter und so weiter. Von dem sind wir so weit weg, so weit, dass ich eigentlich kaum noch Lust habe, ehrlich gesagt, mir das anzugucken. Ja, wie auch letztes Jahr werde ich dieses Jahr natürlich auch den Livestream verfolgen, aber mehr so als Bildung vom ersten Eindruck, ja. Und damit ich eben hier für den Uncast was dazu sagen kann, ehrlich gesagt, persönlich ist mir das schon Jacke wie Hose, weil ich erwarte gar nichts mehr groß. Und das ist ziemlich traurig, meiner Meinung nach. Aber was soll man machen? Ne? Geht halt nicht anders. Ich will ja nicht sagen, dass es momentan jemand gibt auf dem Markt, der wesentlich besser ist. Und sind wir mal froh, wenn es so wäre, wäre ich nämlich schon längst weg aus diesem Bereich, von Google weg, komplett, ja. Aber auch das ist nicht unbedingt jetzt positiv zu sehen. Also ich meine, das dämpft ja den Frust nicht, das tut ihn sogar noch erhöhen, denn man hat gar keine Möglichkeit, diesem Technikloch momentan, das herrscht, zu entgehen. Ja, also was soll ich jetzt zu Microsoft da lachen ja die Hühner. Ja, die bringen auch nichts Neues. Apple? Naja, also aufregend ist was anderes. Ja. Das Einzige, was da vielleicht aufregend war, war die Vorstellung von dem neuen iPad Pro. Mit dem schönen Stift, fast bessellos. Das war mal wieder was Interessantes. Aber im Großen und Ganzen, ja, ein neues iPad halt. Ne? So, die großen Dinge, ja, ist momentan mau. Und das hat auch wohl damit zu tun, dass es eben wenig Konkurrenz gibt. Da erfüllt sich die Drohung, was viele immer gesagt haben. Ja, also wenn keine Konkurrenz mehr vorhanden ist, dann wird auch nichts mehr Großes kommen. Und im Prinzip, Microsoft hat aufgegeben, ja, mit der Entwicklung von Mobile-Systemen. Die sind ja dann nie über die 5%-Hürde gekommen. Und Apple, jetzt auch wieder, da komme ich später nochmal dazu, ja, ist momentan bei etwa 12% Marktanteil. Und der Rest ist Android. Eigentlich müsste noch Apple am meisten tun, aber Apple hat seine Kernkundschaft. Die brauchen eigentlich auch nichts Besonderes zu tun. Sind es auch gar nicht mehr gewohnt, was Besonderes zu machen. Die bringen einfach so Wartungsupdates und minimale Änderungen und schon war's das. Ja, mehr braucht man nicht zu machen und die entsprechende Kundschaft kauft es dann sowieso und somit sind wir in so einer Art Bremsphase. Alles schaltet runter und sagt, naja, brauchen wir jetzt ja nicht. Ne? Müssen wir ja nichts Großes machen und dann läuft alles so, wie es immer war. Ne? Genau. Microsoft hat wirklich aufgegeben, schon wäre vielleicht Microsoft da noch ein Punkt, wo dann vielleicht nochmal jemand, wo nochmal auf das Gaspedal drücken würde, aber das haben die offenbar nicht mehr auf dem Radar. Was ich auch verstehen kann, es war ziemlich frustrierend, denke ich, für Microsoft, auch für die Leute, die gerne Windows Phone eingesetzt hätten, dass es so sang- und klanglos ein Bach runterging. Wo da die wirklichen Probleme lagen, kann ich nicht sagen. Vielleicht, weil Microsoft auf einen Hersteller gesetzt hat, nämlich Nokia. Das ging nicht wirklich gut. Und vielleicht hätte da etwas breiter angelegte Aktionen stattfinden müssen. Und dann wäre es vielleicht auch noch was geworden. Ne? Naja, okay. Spekulieren kann man was? Und das sind auch Spekulationen. Was werden wir auf der Google I.O. 2019 sehen können. Pixel 3 und Pixel 3 AXL sind sicher, dass die erscheinen werden oder zumindest mal angekündigt werden, ja, mit einem oder in einem Preisbereich von 400 bis 500 Dollar, je nach Modell. Mittlerweile wird auch davon ausgegangen, dass 4 GB RAM drin sind. Ja, ja, also, ne? Also ich meine, für ein absolut Low-End-Gerät, was ja das Pixel 3a auch sein soll, ja, 3a XL, absolut Low-End, würden die natürlich von sich weisen, würden sagen, ja, ja, Mid-Range, ja, genau. Ist 4 GB okay, ja, aber da, auch da müssen wir natürlich gucken, bei dem Preis gibt es auch richtige Telefone. Ja, also von daher möchte ich da gar nicht mehr viel drüber reden. Also wer sich für 500 Dollar beziehungsweise dann bei uns 500 Euro ein Pixel 3a holt oder 3a XL, dem ist nicht mehr zu helfen. Es ist ganz klar. Also ich meine, das ist ein Mid-Range-Gerät zum Preis, wo es schon von anderen Anbietern High-End-Geräte gibt mit allem möglichen Schnickschnack, 6 GB Minimum, 8 GB manchmal und. Also da braucht man nicht mehr drüber zu reden. Also das ist gut. Okay, was soll's? Ne? Das Thema habe ich ja eh schon eigentlich abgehakt. Ne? Dann eben Android Q oder Android Q. Ja, mal sehen, wie da irgendwie der Name sein wird. Also Android Q wird es übrigens noch nicht, denke ich, in einer Release-Version geben. Vielleicht, ja. Aber so ganz klar ist nicht. Angeblich soll es jetzt noch Beta geben. Das fände ich übrigens extrem unzufriedenstellend, wenn es jetzt nur eine Beta geben würde noch. Ich erwarte eigentlich, ich bin nicht gerade positiv gestimmt, dass es das gibt, aber ich erwarte, dass jetzt die Vollversion von Android Q angekündigt wird, dass die innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht 1 bis 2 Monate erscheint. Ja? Bam! Okay? Anders geht's nicht. Hier wird rumgedruckst, hier werden Betas rausgehauen, ja, Überraschungseffekt gibt's gar nicht mehr. Das ist langweilig. Ja? Ich bin, ihr merkt, ich bin frustriert, was das angeht, weil ich habe einfach keine aufregenden Sachen. Was Android Q hat viele Änderungen hinsichtlich den APIs, wo wieder Haufen Entwickler darauf achten müssen, dass sie sich daran halten. Viele Programme werden wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren. Somit haben wir auch da wieder mehr Probleme, als wir Lösungen bekommen. Das Einzige, und da muss ich natürlich hier die Schuld von Google auch davon weisen und auch an die Android-Nutzer weitergeben, beziehungsweise zumindest mal an die wenigen, die so laut sind. Ich weiß nicht, ich habe es schon mal gesagt, ne? Die Stubenhocker-Fraktion wahrscheinlich, die diesen Dark-Modus unbedingt wollen. Also die einzige wirkliche Neuerung, die ein End-User auch sieht, ist, er kann jetzt einen Dark-Modus einschalten. Was? Dann diese Chat-Heads oder wie das so genannt wird, ja, die finde ich gruselig. Also nicht gruselig, sondern die finde ich schlecht. Ja. Furchtbar. Und viel bleibt da nicht mehr übrig. Interface-Changes werden also sehr gering sein. Es wird fast alles unter der Oberfläche passieren. Ja. Gut, man kann natürlich auch ein paar wenige Sachen vielleicht auch mal positiv hervorheben, ja, so was das die Notifications anbetrifft. Allerdings kommt es nur daher, weil die Notifications zusehend ein Chaos geworden ist. Von daher ist jede Änderung willkommen. Ne? Dennoch halte ich dieses grundlegende Problem, das momentan vorherrscht mit diesem Digital Wellbeing und dem Stromspar-Mist, muss ich gerade zu sagen, halte ich damit Android Q noch lange nicht gelöst. Im Gegenteil, ich erwarte, dass es schlimmer wird. Leider erwarten das auch in Form von eher Lob andere. Ich weiß gar nicht, was mit den Leuten falsch läuft gerade. Ja? Wer keine Benachrichtigungen jederzeit haben möchte, der soll sich kein Smartphone holen. Ja? Oder soll einfach die Benachrichtigung ausschalten, wenn er keine kriegen will. Ja? Ganz einfach ist das. Da brauche ich kein Gerät, das mir, wann es Bock hat, mal eine Benachrichtigung übermittelt. Das ist ja verrückt, sowas. Ja. Ansonsten, ja, was soll man sagen mit den Akkusparmechanismen? Also das heißt Apps, die einfach beendet werden, auch wenn man sie vielleicht bräuchte, ja. Das ist ein gewaltiger Rückschritt und damit ist Android Q unmodifiziert, überhaupt gar nicht mehr geeignet für Geräte, die mehr Speicher haben, denn die haben ja die Möglichkeit, extrem viele Apps im Hintergrund zu halten, was natürlich die Benutzung bei erneutem Aufrufen von der App wesentlich beschleunigt. Ja, also ich habe hier jetzt auf dem Honor View 20 schon das Öfteren gehabt, wenn man die entsprechenden Einstellungen macht. Das ist leider auch nicht optimal, das muss ich natürlich auch dazu sagen, aber man kann zumindest die Einstellungen machen. Da kommt es halt dann doch vor, dass ich drei Spiele im Hintergrund habe und der Wechsel zwischen denen, was tatsächlich öfters der Fall ist, ruckzuck geht. Ja, also Pokémon läuft eigentlich immer im Hintergrund. Ja. Dann Azure Lane, ja, der momentan World Box. Diese drei sind momentan sehr beliebt. Das funktioniert dann auch ganz gut. Ich kann zwischen den Spielen auch noch nach einer Stunde, noch zwei Stunden auch mal wieder drauf switchen und zack geht's weiter. Ja, das geht, das ist in Ordnung. Könnte noch besser sein, weil ich habe noch Speicher frei. Auch dann werden halt die Apps hin und wieder beendet. Aus Stromspargründen angeblich. Dabei brauchen die meisten Apps ja gar keinen, wenn sie einigermaßen vernünftig programmiert sind, im Hintergrund gar keinen Saft. Ja. Also, so ist die Lage momentan, von daher erwarte ich keine große Besserung von Android Q, sondern eher eine Verschlechterung gegenüber Android Pi. Und das ist natürlich auch sehr frustrierend, weil ich habe eigentlich gedacht, dass es nicht mehr schlechter gehen kann als bei Android Pi, aber nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe über die Betas von Android Q, scheint es doch noch schlimmer werden zu können. Ja. Also derjenige, der die Idee hatte mit dem Digital Wellbeing, dem würde ich am liebsten mit so einem Pixel XL Smartphone mal so richtig den Hintern versohlen, so richtig klatschen. Ja. Wie kann man nur so einen Scheiß machen und damit ein ganz gutes System kaputt machen? Ich verstehe das alles nicht. Und nee, das mit dem Abschalten ist eine Sache und trotzdem kommen die Notification, übrigens seit Oreo ist das schon, ja, nicht mehr so an in Echtzeit, wie das vorher war. Das sehe ich immer und immer und immer wieder. Ich habe noch ein altes Tablet, das auf 6.0 läuft. Ja. Jemand schreibt mir eine Mail, das Tablet sofort, wenn die Mail angeht, bring, zack. Und dann dauert es manchmal eine halbe Stunde bis Stunde später, bis dann am Smartphone die Benachrichtigung kommt, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Noch normal. Ja, also wirklich, sowas regt mich echt auf. Ne? Gut, zu den Foldables. Da macht Google momentan ein großes Fass auf, ja, mit den klappbaren Phones. Und damit meinen die das Display faltbar. Ja. Gegen Klapphandys hätte ich ja nichts, aber dass man das ganze Display falten muss, ist meiner Meinung nach, naja, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, finde ich. Ja. Also so ein Minispalt macht doch eigentlich nicht so viel aus. Aber scheinbar haben das sowohl Firmen als auch Konsumenten wohl anders gesehen. Okay, jetzt machen die sowas, was alle naselang kaputt geht. Und das wird einfach auch in der Natur der Sache liegen, dass da öfters Probleme auftauchen werden. Das schlechte Image ist jetzt jedenfalls schon vorhanden nach dem Samsung-Fauxpas mit dem Galaxy Fold. Und somit haben wir eben die Situation, dass Google schon wieder ein Fass aufmacht bei einem Thema, was gelinde gesagt bei den meisten Leuten unterirdisch ist. Not relevant. Oder wie man auch so schön sagt, sinnlos. Ja, ein Bruchteil der Menschen werden sich in absehbarer Zeit ein foldable Smartphone holen. Ja, ich jedenfalls nicht, weil ich brauche sowas nicht, was dauernd kaputt gehen kann. Ja? Sorry. Ich sehe da auch keinen Mehrwert drin. Dann hole ich mir lieber gleich ein großes Gerät und hab das dann. Oder eben Dual-Displays, falls sowas gibt, außerhalb von LG. Vielleicht irgendwann werde ich das in Erwägung ziehen, aber faltbare Displays in der Form zumindest bringen nichts. Da muss erst noch, müssen erst noch neue Ideen geschmiedet werden. So. Gut, also, und hier macht wieder Sundar Pichai, ne, eine große Sache draus und sagt, ja, wir sind ja die Vorreiter bei foldable Smartphones, das wird in den nächsten Jahren und bla und hin und her, Faselschwall. Also merkt Google noch was? Was ist denn da kaputt bei denen gerade? Es ist mir also nicht ganz mehr nahe zu bringen. Ne? Das Einzige, wo ich zumindest ein bisschen Hoffnung reinsetze, ja, ist bei Google Stadia. Ja, diese Gaming-Plattform mit dem dummen Namen, das muss man ganz einfach sagen, Stadia, wer hat sich sowas ausgedacht mal wieder? Naja, im Silicon Valley ist nichts mehr unmöglich, ja. Weiß nicht, ich glaube, Cannabis ist dort jetzt legalisiert, ne? Man merkt es langsam. Ja. Also, Stadia, gut, ja, schön. Die Idee ist dahinter sehr gut. Gaming quasi als Streaming auf einem zentralen Server, das kann, wenn es funktioniert, sehr, sehr interessant sein. Das Problem ist hier auch eher nicht bei Google zu suchen, sondern eher bei den Anwendern, wenn die nämlich keine gute Internetverbindung haben. Wenn ich mir angucke, wie manches ganz normale Android-Games, wo also das Spiel auf dem Gerät liegt und nur zum Verifizieren oder halt zum Übermitteln von Daten auf das Internet zugreifen muss, wenn ich mir die so angucke, dann gibt es ein kleines Problem. Auch die Verbindung in den Häusern spielt eine Rolle, sprich die WLAN-Verbindung beispielsweise, wenn es zum Beispiel auf dem Smartphone gespielt wird. So viele Spiele, die schon beim geringsten Anzeichen einer schlechten Verbindung abbrechen und zum Beispiel ins Menü zurückgehen, ja, passiert mal andauernd und das bei mir in der Wohnung. Also Streaming-Gaming wird eine interessante Geschichte. Bei mir über WLAN kann ich es vergessen. Also ich glaube kaum, dass ich über WLAN am Handy bei mir hier zocken kann, obwohl ich eine 200-Megabit-Leitung habe, mit 10 Millisekunden Ping, was mittlerweile aber für Streaming-Gaming auch so okay ist. Ja, also geht noch besser. Ja. Aber so ist die Lage momentan. Das heißt, nicht nur die Netzverbindung, die Netzanbindung muss bei den Leuten gut sein, sondern auch die Netzverbindung vom Router zum Gerät muss super gut sein. Und da sehe ich eben noch jede Menge Probleme. Auch hier stellt sich die Frage, haben die Leute im Silicon Valley bedacht, dass Silicon Valley nicht in der ganzen Welt ist, sondern nur so einige Quadratkilometer in den USA ist? Haben die mal getestet, wie das Ding in Kansas läuft oder in Iowa? Ja. ich meine, es gab ja einen großen angelegten Beta-Test und die Beta-Tester waren auch relativ begeistert davon. Nur, ob das jetzt wirklich eine Aussage ist für den Markt, wird sich erst noch zeigen. Ich bin mal gespannt, ob das so richtig funktioniert. Ich würde es mir wünschen, ich hoffe auch, dass es funktioniert und ich will auch auf diese Plattform mal aufspringen, wenn es geltlich okay ist. Ja, wenn die natürlich jetzt 20 Euro im Monat dafür verlangen, sage ich, nö, nein, mache ich nicht. Ne? Sony zockt ja schon ab, ne? Aber den Account brauche ich auf jeden Fall dann. Ne? Aber dann habe ich eben ich will einfach nicht mehr noch was ausgeben für eine neue Gaming-Plattform. Ja, so unter 10 Euro im Monat kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es dann gemacht wird. Ja. wenn es denn richtig funktioniert. Und ich meine, die Versprechen sind groß, soll über Chromecast gehen, über Handy halt, über den Browser auch. Und von daher, ja, ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn es funktioniert. Also startet ja noch das mit der größten Hoffnung bei mir, das Produkt. Und ja, Neues von den Smart Displays, Google Home und Chromecast. Also Google Home, Google Home, da muss ich jetzt gerade wieder was sagen. Irgendwann, vor ein paar Wochen, kam wohl ein Update. Jetzt ist bei mir alles drunter und drüber. Die ganzen Sonoff-Schalter mussten rausgenommen werden und neu verbunden werden. Irgendwie die ließen sich nicht mehr schalten. Ja, okay, warum auch immer. Jetzt habe ich das rausgenommen, wieder reingenommen und zack, ja, sie lassen sich jetzt wieder schalten. Ist das schön. Das Dumme ist nur, dass die Routines nicht mehr zu editieren sind. Ja, die Funktion Routines ist aus meiner App verschwunden. Ja. Ich habe natürlich im Internet geforscht, woran das liegen könnte, habe Verschiedenes ausprobiert. Geht natürlich nicht. Was ich nicht tun werde, ist natürlich, die App komplett, die Daten da drin zu löschen. Ich weiß nicht genau, ob das wieder aus der Cloud hergestellt wird. Das ist mir jedenfalls zu heikel. Ja. Momentan sind es, ich glaube, 24 Geräte, die ich dann einrichten müsste. LMAA, sage ich dann nur Google. Das heißt, ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, die Routinen zu ändern. Entsprechend, weil es ja auch so schlau ist, dass die Sachen aus den Routinen rausgeschmissen werden. Also ich habe jetzt ja die Routine Sleep Mode bei mir eingerichtet. Ja, und der schaltet dann alle Geräte aus, außer die vier Sonos-Geräte, weil die müsste ich dann speziell also hier eintragen. Das kann ich nicht mehr, ja, weil ich ja nicht mehr an die Routinen kann. Und wenn man Geräte einmal, also so ein Account, anlinkt dann und dann wieder neu einfügt, dann müssen die Lichter auch wieder, beziehungsweise die Schalter auch wieder neu zugeordnet werden. Das kann ich nicht mehr zuordnen in diese Routinen. Und damit ist diese Routine für mich weg. Ich kann auch keine neuen Routinen mehr einrichten. Und das war's. Also Google Home ist für mich immer mehr ein Rohrkrepierer, der jetzt einfach hier rumsteht. Ja. Ich glaube, das war's mit Google Home bei mir. Das war's wohl. Hingegen bei den Alexa-Geräten funktioniert alles wunderbar. Ja, alles ohne Probleme. Erkennt alles, funktioniert immer alles. Die Erkennung ist besser. Die Verlässlichkeit ist höher. Das heißt, die Chance ist wesentlich höher, dass der Befehl, der seit Monat funktioniert, dass der auch noch morgen funktioniert. Ganz im Gegensatz zu den Google Home-Geräten, die ständig Routinen rausschmeißen, beziehungsweise eben Befehle nicht mehr verstehen. Ja, manchmal hilft es, wenn ich ein Reset mache, manchmal auch nicht. Jetzt in dem Fall funktioniert es nicht mehr, weil ich also für gar kein Gerät mehr Routinen einstellen kann, weder für meine Google Home Geräte noch für das für den Assistant auf dem Gerät. Das geht einfach nicht mehr. Und das war's. Das war's. Ja, wunderbar. Die Spracherkennung funktioniert nur noch sporadisch. Ich habe ja mehrere Profile eingestellt und der erkennt mich teilweise gar nicht mehr. Ich habe die schon mehrmals wiederholt, aber nee, das geht nicht mehr so wie früher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber kaputt geupdatet, würde ich mal sagen. Das war's dann wohl. Ja. Das Thema ist für mich abgeschlossen. Von daher werde ich auch nicht mehr in Euphorie verfallen, wenn irgendwas Neues über Google Home oder einen Google Assistant kommt, weil es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr interessiert. Die funktionieren nicht mehr richtig bei mir. Ja, und ich freue mich dann über Neuerungen von Amazon, wenn die wieder was auf ihrem Amazon Echo neu einrichten. Zumindest brauche ich da keine Angst zu haben, dass wenn die was neu einrichten, dass da was nicht funktioniert. Ja. Der einzige größere Fehler, was seit ich diese Geräte habe, passiert ist, ist, wo ich heute noch nicht weiß genau warum, dass man TuneIn auf einmal nicht mehr alle Sender starten konnte vom Amazon Echo aus. Das war natürlich auch ärgerlich. Aber ich habe mich dann sofort an den Support gewandt und die haben auch das Problem bestätigt. Nach einigen Tagen wurde das dann auch selbstständig gelöst. Jetzt geht es also ganz normal wieder. Ich kann also wieder sagen, spiele Anime NFO Radio auf TuneIn und zack, dann wird hier perfekte Anime-Music gespielt. Anime NFO, einer der geilsten Sender überhaupt. Ja, so, jetzt muss ich schon mal sagen. Gut, also ich gucke dann mehr eben nach Sachen, die jetzt ein Amazon Echo bzw. Alexa Assistenten integriert haben und nicht mehr so nach Google Home, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Dieses Produkt ist defekt, meiner Meinung nach. Ja. Software defekt. Wear OS soll es auch noch was geben. Interessiert sich noch irgendjemand für Wear OS? Also ich nicht mehr. Ich nicht mehr. Aber ich habe sowieso schon immer eine Abneigung gehabt von diesen Smartwatches. Kann gar nicht verstehen, dass es, dass ich diese Apple Watch relativ oft sehe. Zumindest bei den Leuten, die zum Beispiel auf YouTube Videos veröffentlichen. Ja, das sehe ich das öfters mal. In der Realität habe ich es noch niemand gesehen mit so einer Apple Watch. Aber diese Hipster da, ne, die tragen, die verstehe ich nicht. Ne? Interessant. Ist ja, das hat zwar jetzt hier mit dem ganzen Google-Sache eigentlich gar nichts zu tun, ja, aber ihr kennt ja noch die Beats-Kopfhörer. Ja, mittlerweile verschwinden die so ein bisschen, aber ich hab jetzt auf Amazon Video gibt es eine schöne Serie All or Nothing und ich bin ja American Football-Fan, da habe ich mir jetzt die im College Football die Michigan Wolverines angeguckt, da ist jetzt All or Nothing, diese Serie eben, wo sich damit beschäftigt, also wer nicht weiß, das ist, die tun die ganze Saison denen quasi mit der Kamera auf die Nerven rücken, ja, und tun jede Kleinigkeit, teilweise auch privat, dann aufzeichnen und eben dann veröffentlichen. Super Sache, da kriegt man einen richtig tollen Einblick in das Team und Leute, also ungelogen, es gibt da einfach mal Leute, die haben, die ziehen den Kopfhörer nie ab. Meistens sind Beats-Kopfhörer. Interessant, dass es dort auch mal jetzt Leute gibt, die was anderes anhaben. Das zeigt bei mir, dass der Beats-Hype langsam abebbt. Aber ich weiß nicht, immer die Kopfhörer drauf. Also wirklich, immer. Außer die spielen Football, dann sind die Kopfhörer ab. Zumindest sieht man sie nicht. Ne? Der eine hat sogar den Hoodie übergezogen und auf dem Hoodie über die Ohren noch den Kopfhörer drauf gemacht. Also ein Leben ohne Kopfhörer gibt es offenbar für manche gar nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht haben die gar nicht an und tragen das nur so als modisches Accessoire, um zu zeigen, ne, guck mal, ja, ich habe voll die Flocken, ja, ich kann mal voll die Kopfhörer leisten. Ja, ja, das kannst du nicht, ja, ich habe mehr Kohle als du. Ja. Gut. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, von Sachen Image, ja, auch mit der Apple Watch und so. Das ist, glaube ich, um jetzt den Spagat zu kriegen, ja, und das ist, glaube ich, das große Problem, was Google hat, das Image zu vermitteln. Es muss einfach so cool sein, ja, was weiß ich, so eine Wear OS Watch zu tragen, ja, es muss einfach so cool sein, wie ein Beats-Kopfhörer, ja, zu tragen, oder? Mal war so cool, ne? Oder andere Sachen, ja, mal so zu zeigen, ja. Ich bin immer überrascht, so, auch wenn ich Sachen sehe, das eigentlich mit Smartphones und so gar nichts zu tun hat, ja, dann ist, finde ich, das ist genau repräsentativ. Weil dann geht es nämlich hier nicht um den Mittelpunkt Smartphones und was irgendwelche Spezialisten für irgendwelche Speziallösungen machen, sondern was normale Menschen machen, die überhaupt keine Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, für die es überhaupt gar keinen Krieg Apple-Google gibt oder überhaupt keine Diskussion über sowas, die sich über andere Sachen Probleme machen, ja, dass eben die oder was die nutzen, ja, und da kommt auch immer wieder eins zum Vorschein, trotz der beschissenen Qualität nutzen die Leute FaceTime, Videotelefonie. Hammer. Ja. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich mich auch wundere. Ich glaube, wir erleben das mit dieser Videotelefonie gar nicht so massiv, weil wir eben gar kein FaceTime haben. Und auch hier sehe ich, obwohl es Duo ja gut geht, Google Duo ist ja für Google-Verhältnisse der Renner. Ja? Aber das muss in der Öffentlichkeit bekannt werden, dass das der verdammt nochmal beste fucking Videodienst ist, Entschuldigung, den es auf diesem Planeten gibt. Und dass das so saucool sein muss, den zu benutzen, ja, dass es überhaupt gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als den zu benutzen. Ja? So muss es sein. Aber Google kriegt das eben marketingtechnisch nie auf die Reihe. Und deswegen wird auch wieder die Google I.O. 2019 in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Die Mainstream-Medien werden einige Sachen schreiben, meistens negative Sachen. Und das war's. Aber so öffentlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist die Google I.O. 2019 gar nicht vorhanden. Und da muss eben Google dran arbeiten. Allerdings, momentan kann ich es auch verstehen, denn das, was momentan Google bringt, ist auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich etwas, was man groß unter die Leute bringen kann. Was wollen die denn sagen? Ja, wir haben jetzt ein neues Betriebssystem. Sieht genauso aus wie das alte Betriebssystem, hat noch weitere Restriktionen und ist cool. Nee, so geht es natürlich auch nicht. Ne? Aber vielleicht könnte man mit Google Duo was machen. Ich will nämlich verdammt nochmal jetzt mal auch Leute mal anrufen mit Google Duo. Ja? Funktioniert ja nicht. Ich habe schon mehr Videotelefonie über Line gemacht als über Google Duo. So ist das. Okay, das Ganze führt natürlich auch dazu, dass Alphabet als Holding von Google ein Problem bekommt. Nämlich, sie haben ihr Ziel oder das zumindest, was die Anleger erhofft haben, verfehlt. Die Anleger reagieren enttäuscht auf dieses ganze Ding. 17% Zuwachs war nicht das, was man erwartet hat. Ist jetzt nicht eine Katastrophe, muss man sagen. Aber für, sage ich mal so, Unternehmen wie eben Alphabet, das rein nur auf Wachstum setzt, ist das schon ein bisschen Sand ins Getriebe. Und die Anleger haben einfach mehr erhofft. Viel, viel mehr erhofft. Ja, und zwar zu Recht. Man darf ja von Firmen in Alphabets Portfolio wie Google erwarten, dass sie verdammt nochmal jedes Jahr revolutionäre Sachen machen. Und schon seit 2 Jahren gibt es gar nichts Revolutionäres mehr. Überhaupt nichts mehr. Das Letzte, was revolutionär war, war das Erscheinen von Google Home. Ja. Und dem Google Pixel-Gerät, dem Original-Pixel-Gerät und dann ist Ende. Sonst war nichts mehr. Und genau das ist eben das große Problem, das Google hat. Und deswegen geht es nicht so voran, wie man sich das erhofft hat. Das tun natürlich auch die Anleger bestrafen. Das hat jetzt für Google, für Alphabet und Google, ja, beide Aktien sind gefallen auf etwa 7,2% unter dem Wert. Das ist nur ein bisschen was an Kohle, das da verloren ging. Ja. Und so ist es nun mal. Ja, man kann natürlich sagen, ja, Moment mal, was wollen die denn? 17% Gewinn ist doch gut. Ja, ist doch gut. Ja, aber eben nicht so gut wie erwartet. Und das ist genau das Problem. Das hat nichts mit Gier zu tun von den Anlegern. Das hat einfach damit zu tun, dass es ein Zeichen setzt. Google wächst oder Alphabet wächst langsamer, weil wir hinten dran hängen. Ja. Und das kann durchaus auch eine ein Symptom sein. Und man muss ja auch bedenken, dass hier nicht nur Google drin ist, ja, wobei Google wahrscheinlich als einer der größten Faktoren da drin ist, aber auch YouTube ist drin. Und ich kann euch eins sagen, wenn YouTube da bei dieser Rechnung nicht drin wäre, bei Alphabet, dann wäre das nicht auf 17% gekommen, sondern wesentlich weniger auch noch, weil Google hat es verkackt in dem letzten Jahr. 100%. Ja. Und deswegen ist es eben auch ein großes Thema, meiner Meinung nach, für die Leute, die eben Android-Gerät haben, weil das zeigt, mein lieber Mann, hier müssen wir was tun. So, unglaublich, dass ich schon jetzt wieder 40 Minuten gequatscht habe. Ich wollte es gar nicht so lang machen heute, ne? Über die Google I.O. und so, aber okay. So ist es nun mal bei mir, ne? Ha! Naja. Zoom bei Smartphones wird ein großes Ding werden. Das orakelt jedenfalls Android Police. Die Super Zoom Linsen, die sollen jetzt der richtige Hammer werden. Und ich bin da absolut der gleichen Meinung. Ich habe es ja auch schon immer wieder angedeutet im letzten Jahr. Also Zoom ist einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ich finde es auch sehr schön, dass es jetzt Geräte gibt, die einen optischen Zoom teilweise haben. Zumindest einen guten Digital-Zoom. Aber es ist noch sehr, sehr viel zu machen. Ich warte zum Beispiel auch beim Honor View 20 auf ein Update der Kamera, damit man auch zoomen kann im 48-Megapixel-Modus. Ja, denn da ist es mir nicht ganz so verständlich, warum das nicht geht. Man könnte ja die Auflösung einfach automatisch reduzieren, ja, also die Pixelzahl, ja, das ist ja kein Problem. Eigentlich, stattdessen muss man in den 12-Megapixel-Modus wechseln, um eben dann zu zoomen. Das ist einfach nicht logisch und das ist absolut nervig. Und jetzt kommen ja Geräte raus mit bis zu 10-fach Zoom. Und 5-fach optischer Zoom. Und das macht wirklich aus, gerade der optische Zoom ist wichtig, weil dadurch geht quasi keine Qualität verloren, weil es linsentechnisch herangezoomt wird und nicht einfach die Information vom CCD vergrößert und interpoliert, sondern das ist ein echter Zoom, ja. Das finde ich super, denn es ist so wichtig, dass man etwas näher heranholen kann. Dadurch kann man viel detailgetreuere Aufnahmen machen und man kann sehr viele Dinge tun, die ohne Zoom gar nicht möglich sind. Weit entfernte Objekte beispielsweise. Auf dem Bild ist es meistens nur noch ein kleiner Punkt, ja. Und dann kann man auch sehen, wie unterschiedlich das Bild ist, was man so mit seinen eigenen Augen sieht teilweise, ja, und das, was dann gemacht wird auf dem Handy. Weit entfernte kleine Objekte, sagen wir mal, ihr seid im Wald, seht in der Ferne auf dem Hügel eine Burg, eine kleine, so, also, ne, ist ja dann nur noch ein bisschen, ein ganz kleiner Platz da auf dem Landscape, da macht ihr ein Bild und dann ist es so ein paar Pixel. Wunderbar. Zoomt ihr das optisch ran, sei es auch nur zweifach, dann könnt ihr das richtig gut erkennen. Wunderbar. Dreifach, vierfach, fünffach, irre. Ja. Und deswegen ist oftmals auch noch meine alte Kompaktkamera dabei. 18-fach Zoom, optisch 18-fach Zoom. Ja, was soll ich denn sagen? Ist so viel besser als eine 48-Megapixel-Kamera ohne Zoom. Ja. Aber ich habe mir es mittlerweile auch ein bisschen abgewöhnt, weil die 48-Megapixel-Kamera vom Honor View ist schon ganz gut. Aber wie gesagt, das muss ich dann manuell reinzoomen und das finde ich wirklich blöd. Also quasi mit dem Programm auf dem Computer selbst oder eben der Fotogalerie oder sonstiges. Und das finde ich natürlich nicht toll. Da würde ich mir das doch anders wünschen, ja. Bis zu vierfach, man könnte vierfach vergrößern mit 12 Megapixel Auflösung ohne großen Qualitätsverlust, ja, ein bisschen natürlich, ganz klar, aber es würde funktionieren, von daher bin ich eigentlich der Meinung, dass es möglich sein müsste. Auch im 48-Megapixel-Modus. Gut, wie auch immer, echte Zoom-Geräte werden absolute Renner sein nächstes Jahr und das wird auch dann die Verkaufszahlen massiv beeinflussen und ein Gerät ohne Zoom kann ich mir als Flaggschiff eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen von der Firma. Kritik gibt es übrigens, weil wir gerade von Flaggschiffen reden, Kritik gibt es auch an OnePlus 7. Das OnePlus 7 Pro ist einfach zu teuer, ich habe es schon mal gesagt. Auch hier wird jetzt bei Android Central darüber hier sein Senf dazugegeben, dass es einfach jetzt im Flaggschiff-Killer, ja, mit dem Flaggschiff-Preis ist. Also die Zeiten von einem OnePlus, das den anderen des Fürsten lehrt, ist vorbei. Ich will nicht sagen, das Gerät ist nicht schlecht, das Gerät ist sogar ausgesprochen gut, aber durch die Preisrelation ist es eben ein Gerät, wie Firmen wie Samsung oder ähnliche andere Firmen und natürlich auch Huawei eben im Sortiment haben. Ja, und so ist es nun mal. Zusätzlich gibt es auch noch Kritik bei den Fotos. Ja. Auch hier sieht man eins. Nicht jedes Gerät mit Zoom-Kamera ist auch ein Gerät mit einer guten Kamera. Denn auch da muss nicht nur die Software stimmen, sondern eben auch die Hardware und die Verarbeitung, ganz klar. Offenbar gibt es hier beim OnePlus 7 Grund zu Kritik, da die Qualität von diesen Bildern hinter denen der Konkurrenz von Huawei beispielsweise zurückliegen. Auch Samsung Galaxy hat ja eine sehr, sehr gute Kamera, das S10. Und von daher ist diese immer wichtig werdendere Kamera schon ein Argument. Und da hilft es dann auch nicht, dass das OnePlus 7 UFS-Speicher hat, der super schnell ist, ja, wenn die Qualität der Bilder eben zu wünschen übrig lässt. Das könnte Schwierigkeiten geben. Ich hoffe, dass da noch rechtzeitig ein Software-Update kommt, denn vieles von dieser schlechten Bildqualität kann wohl mit der Software auch geändert werden. Und mittlerweile ist es so, dass die Hardware und Software so 50-50 ausmachen. Das heißt, mit einer schlechten Software könnt ihr jede Superkamera kaputt machen und umgekehrt. Xiaomi Mi Mix 5G ist in der Schweiz gestartet. Nicht, dass uns das groß interessieren würde, ja. Außerhalb der Schweiz, ja. Aber ich weiß ja, dass hier auch Schweizer mithören. Gruß hier in die Schweiz, ne? Ihr seid mal wieder vorne, was die technische Entwicklung betrifft, denn das Xiaomi Mi Mix gibt es jetzt in der 5G-Version offiziell zum normalen Kauf, nicht als irgendwelches Testprogramm oder so, sondern ganz normal in den Geschäften zu kaufen. Wunderbar. 5G-Version des Mi Mix 3 kommt mit einem Snapdragon 845 beziehungsweise eben die als 5G-Version mit Snapdragon 855 und X50 Modem. Das bringt auch 6 GB Hauptspeicher und 128 GB Storage. Also okay. Dual-Kameras und natürlich auch eine vernünftige Front-Facing-Kamera. Der Preis, keine Ahnung. Preis, keine Ahnung. Teuer, denke ich mal. Relativ teuer. Ja. Also, immerhin, schön, es geht voran und Xiaomi ist vorne mit dabei. Wahnsinn, einer der ersten mit 5G-Gerät. Nicht schlecht. Wer hätte das gedacht? Fast alle verlieren Marktanteile im Smartphone-Bereich und Huawei gewinnt dazu. Woher liegt das? Tja, Leute, am Preis. Ich hab's ja gesagt, am Preis. Die Leute haben die Schnauze voll. Die holen sich keine Geräte mehr, jedenfalls nicht mehr in der Masse, die so viel kosten wie ein gebrauchtes kleines Auto. Ja, ich hab heute echt Probleme. Was soll denn der Mist? Samsung ist zwar immer noch die Nummer 1, ja, hat aber einen Marktanteil von 23,1%. Das ist 8,1% weniger, Leute. 8,1% weniger als im Vorjahr. So stark ist das, sind die gefallen. Ja, irre. Huawei hingegen hat jetzt 19% Marktanteil und sind damit Platz Nummer 2. Und also weltweit, ne, und einen Verbesserungswert 50,3% mehr Smartphones verkauft. Ja. So sieht's aus. Gut. So, Apple ist Platz 3 mit 11,7% Marktanteil. 30,2% Marktanteil verloren. Auch hier stelle ich fest, die höheren Preise, die Apple auf ihre Top-Geräte, ja, auch die haben nochmal die Preise erhöht, gemacht haben, hat eben dazu geführt, dass die Leute sagen, nö, wir machen das nicht. Ja? Nee. Mensch, 1000 Euro. Es ist so ungefähr die Schmerzgrenze, wo ich dann sage, okay, also, ja, wunderbar, ich habe es einmal gemacht, aber das war's dann, ja. Sowas muss nicht sein. Auf Platz 4 ist dann Xiaomi mit 8% Marktanteil, Vivo auf Platz 5 mit 7,5%, dicht dahinter Oppo mit 7,4% und alle anderen zusammen, ja, und dazu gehört auch Nokia, falls es immer noch jemand sagen möchte, dass Nokia die meistverkauften Smartphones wären, was, also, Leute, ne, mit 23,2%, also alle anderen Hersteller zusammen, inklusive Windows Phones und allem hin und her, ja, 23,2%. So, was gibt es für ein Bild? Ganz klar, Huawei, der große Gewinner, und wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann haben die auch Samsung überholt. Analysten sagen ja schon, dass es 2019 passieren wird. Also innerhalb von 2019 wird Huawei an Samsung vorbeiziehen und damit der größte Smartphone-Hersteller werden. Mal sehen, wie das klappt. Aber die Grundlagen sind natürlich gelegt, weil die haben sowohl günstige Geräte, die alles bringen, was man braucht. Ja, sehr hoch entwickelt, sehr ausgiebig. Oder ja, doch ausgiebig ausgestattet. Ja, und im Gegensatz zu Samsung eben deutlich günstiger. Ja. Zu Huawei gehören ja auch die Honor-Reihe. Und gleichzeitig haben die aber auch super High-End-Geräte, wo man auch hier, ne, so hinhalten kann und kann sagen, ne, mein neues Huawei. Wow, Wahnsinn, ne? Top-Modell. Die dann auch preislich zwar, naja, sagen wir mal, etwas höher liegen, aber eben trotzdem noch deutlich unter den Gerätepreisen von zum Beispiel Apple oder Samsung liegen. Ja? Und damit haben die natürlich sowohl die Premium-Kundschaft als auch die Leute, die sagen, ja, ich will Premium, aber ich will nichts dafür ausgeben, ja, geködert, und auch gleichzeitig noch die Leute, die sagen, Midrange-Gerät ist vollkommen ausreichend, vor allem wenn die Midrange-Phones schon so gut ausgestattet sind wie die High-End-Phones von den Mitbewerbern. Ja. Und somit geht's dann. Und auch dieser Verlust bei Apple, wie gesagt, zeigt es an. Ja. Die einzige Firma, wogegen diesen Trend geht, ist eigentlich Xiaomi. Die haben 10,2% Marktanteil verloren weltweit. Da spielt wahrscheinlich aber Indien mit eine Rolle. Ja? Weil die haben natürlich günstige Smartphones, die auch gut sind. Aber durch verschiedene Deals in Indien, die geplatzt sind, sind da wohl ein paar Verluste eingefahren. Aber da muss ich sagen, spekuliere ich drauf. Vivo hingegen auch wieder eine sag ich mal, Billigmarke, ja, hat ebenfalls 24% hinzugewonnen. Auch das ist wieder eine deutliche Sprache. Okay, so, das sind die Zahlen. Damit müssen wir jetzt umgehen. Pikachu Blame Moji Pack, ich wollte es kurz erwähnen, gibt es jetzt für die AR-Kameras. Soweit ich weiß, läuft die aber nur auf der Google-Kamera. Keine Ahnung, ich glaube, ja. Ich habe jedenfalls noch keine andere App gefunden, bei der man was mit diesen Playmoji-Packs da anfangen kann. Keine Ahnung, wenn jemand was weiß, lasst es mich wissen. Ich würde es nämlich gerne auch nutzen auf dem Honor View mit irgendwas, ja, weil das sind cool. Das erste faltbare Smartphone ist übrigens auch erhältlich. Nein, es ist nicht von Samsung. Nein, es ist nicht von Huawei. Nur für die Zukunft, für das Archiv, ja. Falls es mal später wieder irgendwelche Diskussionen darüber gibt. Nein, die haben nicht das erste faltbare Smartphone rausgebracht, sondern es ist die Firma Royole. Und damit meine ich auch wirklich die biegbaren Displays, ja. Das ist draußen, wird ganz stinknormal verkauft, nennt sich Royole Flex Pay und hört sich an wie so ein Finanzprodukt, ja, und hat auch 6 GB RAM, 128 GB Speicher, ist arschteuer, gibt's ab 1337, na, was natürlich Lead ist, na, ganz klar, und gibt es auch mit 8 GB und 512 GB Version für sage und schreibe $1,932. Jupp. Aber momentan die erste Charge ist komplett ausverkauft. Und wo gibt es das natürlich? In China. Natürlich, ganz klar. Da kommt jetzt alles neu her. Tut mir leid, so ist es. Also, die erste Firma, die marktreif und offiziell, ganz normal erhältlich, ein faltbares Smartphone verkauft hat, ist Royole. Und es war in China. Ja. Und meine Rede, nein, erst sage ich mal, erst noch mal kurz. Google verkauft kaum Pixel-Geräte. Das hat Sundar Pichai jetzt auch zugegeben in einem Statement. Das sei ein großes Problem. Macht es auch oft deswegen dafür verantwortlich, dass eben nur 17% Steigerung des Umsatzes oder des Gewinns stattgefunden haben bei Alphabet. Denn es wäre schwierig eben bei diesen hochpreisigen Modellen Fuß zu fassen. Ja, da hast du aber recht, Sundar, ne? Ja, 100%, ne? Will natürlich jetzt darauf hinweisen, dass das sich mit dem Pixel 3a und 3a XL ändern wird. Pfeifendeckel, sage ich dazu nur. Das ist Wunschdenken, das weiß er auch. So. Also schlechte, sehr schlechte Verkäufe von den Pixelgeräten, das war uns alle klar, weil keiner ist in der offiziellen Statistik, wie eben in diesen Zahlen, ja, wird das geführt unter sonstige Geräte und hat dann entsprechend deutlich weniger als jetzt die Top 10 an Smartphone-Anbieter. Und ja, so ist es nun mal. So, was haben wir noch? Wer nicht sinnvoll ausspioniert werden will, kauft China-Geräte. So sieht's aus. Meine Rede, ja, jetzt auch von Kim.com getwittert worden, ja. Sagt knallhart, Huawei-Phones sind die beste Option, wenn man nicht in der US-Spy-Cloud enden will. Ja? Man endet zwar in der chinesischen Spy-Cloud, ja, aber das ist absolut okay, wenn man nicht in China wohnt. Ja? China wird die Daten nicht mit der USA teilen und deswegen hat man auch nichts zu befürchten. So sieht's aus. Ja? Ich habe auch vorher schon mal darauf hingewiesen, Leute, wenn China eure Daten hat, ist das furzpiep egal. Niemand interessiert es. Die können euch nichts anhaben, solange ihr natürlich nicht in China wohnt. Ja, so. Ganz im Gegensatz zu der anderen Seite, wenn ihr nämlich durch Backdoor-verseuchte Sachen, wie zum Beispiel Cisco Router oder ähnliche andere Sachen, Software auch, ja, teilweise, von der US-Cloud aus spioniert wird, ja, also ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch für kleinere Fälle schon Auslieferungen gab in die USA, ja, obwohl ihr niemals in der USA wart, und so weiter und so weiter, und das wird wirklich richtig brutal, okay? Also ich würde mich dann für China entscheiden, für die China-Spione, ja, dass die meine Daten bekommen, denn dann passiert mir nichts. Müsst ihr euch mal überlegen. Man soll immer dort seine Daten haben, wo die eigene Ökosphäre keinen Zugriff drauf hat, dann ist es nämlich irrelevant. Ja? Okay, wenn ihr natürlich Firmengeheimnis oder Ähnliches habt, ja, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Ja? Dann tut es euch sehr wohl betreffen. Aber ansonsten Gelächter. Okay? Und ja, es gibt keine Auslieferungsabkommen, ganz im Gegensatz mit den USA. Da gibt es Auslieferungsabkommen. Und von daher, genau. Leute, geht nach China in die Cloud. Alles okay. Jo, das haben wir einmal hier. Und Nubia Red Magic 3 wollte ich noch kurz erwähnen. Sehr kurios mit Lüfter. Ja, einen internen Lüfter. Snapdragon 855, 90 Hertz Display, 12 GB RAM. Hört sich sehr nach OnePlus Pro 7 an. Ja. Kriegen die eigentlich hier Probleme? OnePlus Pro 7. Das wird noch Schwierigkeiten geben, glaube ich, auf dem europäischen Markt. Naja. Gut. Kurios. Also ein interner Lüfter. Das ist wohl, ist das, glaube ich, das erste Handy, das dann internen Lüfter hat. Ist schon seltsam. Ich würde es gar mal hören, ob man dann was hört. Die Frage ist natürlich auch, wie langlebig ist der Lüfter? Wobei, ja, gut, 2 Jahre wird er schon aushalten. Ne? 3 Jahre, 4 Jahre bestimmt ist kein Problem. Sieht man ja an PCs, aber naja, ist schon komisch. Finde ich seltsam. Aber das soll ja auch ein richtiges Gaming-Monster wohl sein. Sieht jedenfalls auch von außen so aus. Und der Preis ist, würde ich mal sagen, durchaus interessant. Das wird nämlich mit einem 6,65 Zoll Display, also richtig hammerhart für Games, ne? Gibt es, wie gesagt, mit 12 GB RAM. Es gibt allerdings auch Versionen mit 6 und 8 GB RAM und bis 256 GB Storage. Anfangen tut das Ganze bei 399 Pfund beziehungsweise $430 für die kleinste Version, für die größte Version sind $640, wenn man das in Euro umrechnet, 46 Euro. Wow, nicht schlecht. Das ist ja richtiges Hammer, das Gerät. Irre. Ja. Die einzige Sache ist halt, ist die Marke Nubia ist wieder so eine Geschichte, wo man halt nicht so viel weiß, wie das aussieht in Zukunft mit Updates und so weiter. Ich meine, Nubia gibt es schon lange jetzt, also nicht, dass die in Gefahr wären, irgendwie zu verschwinden oder so, aber die Update-Politik ist da sehr unterschiedlich mit den einzelnen Geräten und da müsst ihr eben davon ausgehen, dass so ein Gerät vielleicht ein Jahr supportet wird und dann war's das. Ne? Zumal auch die Frequenz, wo neue Red Magic-Geräte rauskommen, doch ziemlich heftig ist. Wann war das letzte? Das war doch nur wenige Monate her. Also es war jedenfalls gar nicht lange her, seit das Magic 2 rausgekommen ist. Und jetzt kommt schon das Magic 3 raus. Bis zum Jahresende gibt es das Magic 4 mindestens. Ne? Und dann ist das 3er wieder abgesäbelt oder sowas. Ja. Okay, also ist jetzt in China schon erhältlich. In Europa wird es dann später, allerdings noch im Mai, erhältlich sein. Coole Geschichte. Ja, Firefox Fauxpas ist behoben, aber das Vertrauen ist weg. Was passiert? Sowohl bei der Desktop-Version, ich habe schon in der Rios Wochensicht darüber berichtet, als auch in der Android-Version sind die Add-ons einfach abgeschaltet worden, stillschweigend im Hintergrund. Die waren einfach weg. Und somit war ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie lange. Ich glaube aber, mir ist es noch am gleichen Tag aufgefallen, nach den Meldungen zu urteilen. Ohne Adblocker, ohne Scriptblocker und ohne Sicherheits-Add-ons unterwegs. Ja. Mein Theme war auch weg. Und es hätte mir eigentlich ein bisschen auffallen, aber so ist es halt. Ne? Man öffnet auch mal den Browser und gibt schnell was ein und zack, zack, zack und achtet da eben dann doch nicht mehr drauf. Und ruckzuck passiert's. Denn wie gesagt, durch ein Zertifikatsproblem sind die Add-ons ohne Warnung einfach verschwunden. Das war's. Und so ist man erstmal ohne Schutz im Netz unterwegs gewesen. Das tut natürlich im Firefox überhaupt nicht gut. Also ich bin ja nach langem Hin und Her, habe ich es jetzt probiert mal wieder mit Firefox, ja, seit ein paar Monaten nutze ich den als Standardbrowser. Ich bin jetzt erstmal wieder auf dem Chrome umgesattelt, weil mir das einfach zu haarig ist. Außerdem funktioniert auf dem Desktop auch der Firefox bei mir immer noch nicht. Es gibt noch kein Update, auch wenn die Firma was anderes behauptet, Mozilla. Es wird noch kein Update ausgeliefert, Punkt, aus, Ende. Und auf dem Android-Gerät ist die Version schon wieder gefixt worden. Ja, und da funktionieren die Add-ons wieder. Aber allein schon die Tatsache, dass durch das Entziehen vom Zertifikat quasi die Add-ons quasi abgeschaltet werden können, einfach so, das ist schon sehr bedenklich und ist absolut nicht okay. Sowas darf nicht passieren. Da hat einer gewaltig gepennt. Es ist mir egal, wie schwierig das ist oder ob das leicht ist oder sonst irgendwas. Es darf nicht passieren. Und deswegen, ja, was soll man machen, ne? Also, Firefox hat jetzt erstmal das Vertrauen bei mir verspielt. Ich nehme da lieber wieder, hatte sowieso ein unsicheres Gefühl, wegen diesem fehlenden strikten Sandboxing, was ja bei Google Chrome der Fall ist. Aber das ist mir jetzt alles zu haarig und jetzt gehe ich erstmal wieder auf den Google Chrome. Sorry Mozilla, aber das geht halt mal nicht. So, Community lassen wir aus, wie gesagt, weil es nur so ein Backslash gab über die Themen von letzter oder über das Community-Thema schon wieder vom letzten Mal und ja, können wir ja jetzt nicht unbegrenzt da fortführen. Wie gesagt, in der Line-Community, da könnt ihr das nachlesen im Artikel von der jetzt vorletzten Rios Wochensicht und da seht ihr es dann. App der Woche. Eigentlich sollte die App der Woche ein Spiel werden. Moment mal, jetzt muss ich gleich mal gucken, wie das heißt. Ich glaube, ich habe das schon wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen, glaube ich, weil ich so enttäuscht war. Ja, genau, Tales of Wind. Das ist ein RPG und ich konnte es nicht App der Woche machen, weil die Synchronisation, die Lokalisierung ist so schlimm, dass das gesamte Spiel kaputt gemacht wird. Wenn man süße Anime-Jars mit Stimmen von irgendwelchen, also hört sich an, als ob irgendwie so eine versoffene Nutte hier die, Entschuldigung, also ich möchte dieser Synchronsprecherin nicht nahe treten, aber so hört sich das an, als ob irgendeine versoffene amerikanische Nutte von der Straße genommen wurde, um einen super süßen Char zu synchronisieren. Leute, das geht nicht, ja, also man kann eben nicht jeden nehmen, für jeden Chart zu synchronisieren. Da muss ich die Stimme halt auch nochmal verdammt nochmal anhören, wie so eine japanische Stimme. Ja? Am besten wäre es gewesen, wenn die einfach die japanischen Originalsprache zur Auswahl gegeben hätten. Das haben die nicht gemacht. Die wollten offenbar gar nicht haben, dass man das so sieht. Obwohl, natürlich, klar, das Spiel gibt's, ist aus China. Trotzdem haben die normalerweise die japanischen Originalsprecher da drin. Ja, also die produzieren das normalerweise in Japanisch, wenn das ein Anime ist, weil ja Anime japanisch ist, ne, normalerweise. Aber ehrlich gesagt, mir wäre es noch lieber gewesen, wenn sie die chinesischen Originalstimmen drin gelassen hätten. Das hier, die sind nämlich mindestens genauso süß wie die japanischen Originalstimmen. Aber das hier, das ist eine Katastrophe. Das kann man nicht mit anhören. Und das entsprechend beeinflusst das auch die Optik. Ja, also wenn ihr so einen super süßen Char seht, ja, und der hat, ich meine, wie kommen die Leute da drauf, ne? Also, manchmal möchte ich echt bezweifeln, haben die kein Budget gehabt oder ich weiß nicht, ja. Jedenfalls, das war nicht die App der Woche, ja. Denn das ist nicht die Synchronstimme von Miku Hatsune. Okay, alles klar. Und deswegen ist was anderes geworden. Das hatte ich eigentlich auch schon längere Zeit mal im Auge, denn ich wollte auch eine Alternative zu Google Fit mal vorstellen. Und da habe ich gesucht und gesucht und siehe da, manchmal, wenn man ein neues Gerät bekommt, dann erweitert man auch mal seinen Horizont. Und siehe da, da gibt es etwas schon seit Jahren auf dem oder im Play Store. Das gab vor kurzem ein Update, was das Ganze nochmal sehr aufgewertet hat. Das nennt sich Your Way Health. Eine super Alternative zu Google Fit. Was ist das? Also hier werden Schritte, die ihr macht, anhand des Smartphones, anhand der Bewegung, übrigens sehr genau, gespeichert und grafisch auch aufbereitet. Damit könnt ihr euch zum Beispiel eine Schrittvorgabe selbst setzen, also gesundheitsmäßig vielleicht, ja, 8000 Schritte am Tag, weniger soll es nicht sein, ja. Und dann zählt das Gerät mit und könnt ihr kontrollieren, naja, habe ich geschafft oder nee, habe ich nicht geschafft. Und ihr könnt dann eine schöne Grafik sehen, ja, wie viel Schritte ihr gemacht habt, das ist eigentlich ganz wichtig. Es wird unterschieden zwischen Radfahren, normal gehen, Rennen, das wird alles automatisch auch gemacht, richtig gut. Und damit hört es nicht auf, wenn ihr Smart Bands habt, ja, wie zum Beispiel von Xiaomi oder es gibt ja auch welche von Huawei, dann könnt ihr das Smartband verbinden und dann könnt ihr nicht nur genauere Daten übermitteln an Huawei Health, sondern ihr könnt zum Beispiel auch noch einen Schlafmonitor einrichten. Das funktioniert alles ganz automatisch. Ihr müsst da gar nichts groß machen. Das Band einfach anlegen. Das dürft ihr natürlich nachts nicht abziehen dann. Dann wird zum Beispiel eure Pulsfrequenz wird gemessen, ja, und anhand von eurer Bewegung, die ihr im Schlaf gemacht habt, auch die Schlafqualität berechnet. Übrigens sehr genau auch und auch sehr aussagekräftig, sodass ihr einen genauen Überblick habt, ja, wie ihr euren Schlaf oder ob ihr euren Schlaf verbessern müsst oder nicht und wie eure Wachphasen sind, wann ihr geträumt habt, ja, genau, das kann man anhand von diesen Kurven ganz gut sehen, ja, REM-Phase, ne, und wann ihr im Tiefschlaf gewesen seid, all das könnt ihr schön sehen. Natürlich dann auch Gewichtskontrolle, ganz klar, ihr könnt Gewicht eintragen oder auch über verschiedene automatische Waagen einspeisen lassen. Auch hier gibt es zum Beispiel von Huawei eine Waage, müsst ihr euch nur draufstellen, dann wird die Daten übermittelt an Huawei Health und schon habt ihr es in der App drin. Von daher ist es also eine ziemlich coole Alternative, meiner Meinung nach. Sieht optisch auch gut aus, wirkt nicht so überladen, ist auch nicht so kompliziert zu bedienen wie Google Fit. Deswegen meiner Meinung nach sogar eine ziemlich gute Alternative dafür. Und somit durchaus eine App der Woche wert. Ja. Übrigens, wer Medaillenjäger ist, es gibt auch Medaillen, die ihr ergattern könnt, mit zum Beispiel gelaufenen Schritten und Sachen, die ihr eben halt erreichen könnt durch euer Training oder eben durch normales Nutzen. Ja. Auch das hier ist ein schöner Anreiz. Es gibt noch ein anderes Ding, das nennt sich Messages, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was da der Sinn ist. Keine Ahnung. Hab mich da auch mit dieser Message-Funktion jetzt noch nicht mehr beschäftigt, weil ich hau normalerweise nicht raus, wie geil ich trainiert habe oder so. Ne? Genau. Wahrscheinlich, weil ich mich dann da bloßstellen würde. Nun gut, also Huawei Health, die App der Woche. Und probier es mal aus, natürlich kostenlos im Play Store. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit YouTube im Kanal The Netcast oder in der Line Community. Yay! Link findet ihr in den Show Notes oder als QR-Code im Video zum Abscannen. Die ganz linken Informationen findet ihr auch, habe ich das nicht eben schon gesagt, ja, findet ihr auch im YouTube-Kanal beziehungsweise auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Android, Scribble, and World.